Wachen muß ich jede zweite Nacht vor dem Ofen, und das Brot wird gar. Langsam kühlt die graue Stube aus. Doch der Meister schickt mich früh vom Haus, daß ich ganz allein den Karren fahr. Aufgegangen glüht mein Angesicht, und wie Hefe liegt es mir im Mund. Alle Tore stehen noch sämmelklein, schneidet schmal der Zuggurt Schulter ein, und ich zieh und mach den Bäckerhund. Gerne möchte ich mir was Gutes tun, doch mein Tag für Tag verdroschener Kopf kann nicht träumen, wie man Zwetschgen brockt, und es lächelt wie aus mir verstockt, kennt man durch die Fenster mich am Schopf. Aus den Gurten trete ich in das Tor aus und pisse hin vor mich, und der Kaktus, der vorm Fenster steht, und der Wind, der meinen Haaren verweht, kommen leicht noch mehr zu Wort, denn ich. Einmal nur möchte ich ein Flöckchen sein, das von Lippe herb zu Lippe fliegt. Morgen segelt eines aus, ihr Leut, weil der kleine Bäckerbub schon heut nachts im Ziegelteich begraben liegt.